live durch die dunklen Straßennächte. Und es ist lange nicht mehr. Es ist Großstadt-Kakophonie. Ich höre Wetterhähne krähen, sehe Windrosen vergehen. Scheint heilig bestrahlt die Sonne. Tauben fliegen durch die Luft. Aus dem Kanal steigt ein fremder Luft. Steigen in mir empor, schreie dringend in mein rechtes Ohr. Mein linkes ist nahezu taub. Hab ich selber meines Gehörs Rankenkel auf Dächern, Toren begleitet. Möchte Leben vereiteln, verhindern. Taubenfleisch verbrennen, zerstören. Mit Stille erzwingen die Welt. Durch die Straßen der Stadt. Stehe in einer Sackgasse, sehe an der Mauer ein. Hin. Gleis und Hell trifft Licht auf meine Netzung. Jung, frisch, rational, verbreiten Schmerzen sich fraktal. Mein Schatten ruft nach Hilfe, ich schweige stumm. Tätische Fliegen mit Flügeln der Sehnsucht. Impfstoffe zerreißen die steinige Schlucht. Steine in den Mauern lauern, warten auf mich den großen Fall. Die endlos menschliche Freiheit ist, was ich erreichen will. Alles um mich herum stirbt ab, konnte sich nicht am Leben halten. Und dann war still.